Das Schweizerische Korea-Komitee und die Schweizerische Juice-Ideologie-Studien Gruppe kritisierten in ihrer gemeinsamen Erklärung vom 11. Juli die Umtriebe von Park-Geun-hye zur Auseinandersetzung mit den Landsleuten. Auf der jüngsten Kabinettssitzung im Blauen Haus hatte sie gesprochen, dass der Norden verschiedene Terroranschläge vorhabe, um inneren Konflikt der Gesellschaft vom Süden zu stiften.